Er nennt Leute Penner und er gibt immer Wodkas aus. Er gibt überhaupt immer aus. Was wird das für ein Mensch sein? Mädchen, haltet eure Männer fest, wenn der wieder seine Runden schmeißt. Der Flieder blüht weiß und in der Nacht schluchzt eine Amsel drin. Der Flieder blüht lila, am Ende der Nacht schluchzt eine Amsel.